lyrics for the next song was something that we have recorded, or of me playing guitar inside a very, very small cellar, under the cellar of the recording studio, a flood cellar near the Hamburg Harbor. It's only about 1.20 meters high. It had a very, very unique sound. But back then in the 80s, we didn't know what to do with it. Or say technology wasn't as advanced that we knew how to treat this. And later in 2007, we looked at it again, and it became a dialogue between the old Blixer and the young Blixer, or the old Blixer and the new Blixer. An derselben Stelle eingeladen, an der du ausgestiegen bist. Auf den Lippen noch dieselben Fragen, nach den ersten Dingen, letzten Tagen, oder einfach nur nach Material. Lass uns nach Hause gehen. Fragst mich, Alter, wo ist das, was ich vorhatte bei dir verblieben? Wurde es ertränkt oder ist es noch festgeschrieben? Ich sage, was von mir noch übrig ist, hat nur mit dir zu tun. Unter schlichten Jahren, Jahresring, ist es immer noch ein Gradient. Lass uns nach Hause gehen, zu dir und mir. Ich singe unsere Katastrophen, intonier Zusammenbrüche. Ich stimme in jedem Trugschluss ein und ich singe Vokalisen zu deinen Harmonien bis zum Kern, bis zum Schluss. Lass uns nach Hause gehen. Wir müssen alles rückwärts gängig machen. Steig deinen Schädelberg herunter. Zurück durch Straßen und die Gassen. Der Pöbel und die Massen. Sie können nach Hause gehen. Sag den Sternen Zauber ab. Auch die Magi können nach Hause gehen. Alle können nach Hause gehen. Alle.